Herr Bürgermeister Türk, Sie sind ja nun gerade zugegen und verantwortlich für den heutigen Transport. Wie viel haben Sie denn nun bekommen heute? Wir haben heute ca. 1100 Flüchtlinge, die meistenteils aus Breslau stammen, bekommen. Wir haben aber schon in unserer Gemeinde bisher 1800 Flüchtlinge untergebracht. Aber aufgrund unserer guten Vorbereitung hoffen wir auch diese 1100 Menschen ihren Wünschen gemäß unterzubringen. Dann hätten Sie also jetzt rund 3000 Flüchtlinge schon hier in der Gemeinde? Circa 3000 Flüchtlinge haben wir jetzt hier. Und die sind meist in Privatquartieren untergebracht? Sind alle in Privatquartieren untergebracht und auch die jetzt erschienenen werden auch untergebracht. Alle in Privatquartieren? Alle in Privatquartieren. Schön. Knackenberg, Sie haben ja nun schon viele Flüchtlinge gesehen. Was halten Sie denn von dem Gesundheitszustand des nun hier heute eingetroffenen Transportes? Ich bin überrascht, dass, wie ich heute mit den drei Kollegen zusammen hier die Flüchtlinge untersucht habe, wie gut der Gesundheitszustand der Flüchtlinge im Allgemeinen ist. Es ist von den Kollegen während des Transportes und auch vor dem Transport sehr gut vorgearbeitet worden. Besonders in puncto der Verlausung und der Hautausschläge ist sehr viel getan worden. Wir haben kaum Hautausschläge gefunden. Wir haben hier die dringlichsten Fälle herausgesucht und sie in unserem Krankenhaus untergebracht. Alles Übrige ist aber wohl so weit hergestellt, dass die Flüchtlinge ohne weiteres in ihre Quartiere untergebracht werden können, um von da aus dann in ärztliche Weiterbehandlung zu gehen. Dann waren ausgesprochen Schwerkranke wenig bei. Wenig. Das, was an Schwerkranken hier kam, konnten wir auch in unserem Krankenhaus versorgen und unterbringen. Und Verlausung haben Sie während Ihren Untersuchungen auch nicht gesehen? Keine gesehen. Keine einzige Verlausung. Sehr nett. Also dann wären wir in der Beziehung hier in der Gemeinde Stettingen gut drangekommen, ja, mit dem Flüchtlingstransport. Ja. Doch, in der Beziehung ist es alles sehr schön und sehr günstig. Ich habe gesehen, die Flüchtlinge sind alle mit dem neuen Puder eingepudert worden. Mhm. Und ich kenne es aus Erfahrung schon, dieses Puder ist gut. Und es hat auch jetzt wieder bewiesen, dass trotzdem die Flüchtlinge seit langer Zeit zusammen sind und man weiß, dass bei engen Zusammenkünften sehr leicht eine Verlausung auftritt, es ist keine Verlausung aufgetreten. Herr Schnaubert, Sie als Leiter des Arbeitsamtes hier in der Gemeinde Stettingen können uns wohl kurz mitteilen, wie viel Sie nun von dem heute eingetroffenen Transport schon vermittelt haben, ungefähr. Ich kann mir vorstellen, dass Sie noch keine direkte Zahl wissen, aber ungefähr. Das ist richtig, Herr Ziegler. Eine direkte Vermittlung konnten wir noch nicht vornehmen. Wir sind heute Morgen mit einer genügend großen Anzahl von Mitarbeitern hier eingetroffen und haben es erreicht, dass so ungefähr alle hier anwesenden Flüchtlinge bereits registriert sind. Das ist für uns schon insofern eine gewisse Befriedigung, da ja das Wirtschaftsamt, was auf unsere Registrierung folgt, und die Lebensmittelkarten herausgibt, erst dann richtiggehend arbeiten kann. Wir hoffen aber im Laufe der nächsten Woche eine große Anzahl der Flüchtlinge, die hier sind, die von dem Arzt als gesund geschrieben werden, in Arbeit bringen zu können. Natürlich wird es ein großer Teil Landarbeiter sein. Und auch hier hoffen wir, dass die Zusammenarbeit zwischen den Bauern und den neuen Landarbeitern, die sogar teilweise umschulen müssen, eine gute sein wird. Denn der gute Wille auf beiden Seiten ist ja eben heute erforderlich. Und Sozialbetreuer dieses Zures, was können Sie uns denn nun hier kurz davon sagen? Ich möchte vor allen Dingen den maßgeblichen Herren des Aufnahmegebietes außerordentlich danken für den reibungslosen Ablauf des ganzen Verhältnisses. Ich kann, glaube ich, im Namen der Flüchtlinge im Allgemeinen sagen, dass die Flüchtlinge erstaunt sind und teilweise auch erfreut sind über die allgemeine Durchführung der ganzen Situation. Über Angelegenheiten des Zustandes in unserem Gebiet, das wir verlassen haben. Hier zu sprechen, ist leider die Zeit zu kurz. Ich glaube bestimmt, dass der Bremer Rundfunk mir persönlich vielleicht spätere Zeit wird Gelegenheit geben, mal eindeutig und klar darüber zu sprechen. Verhältnisse, wie sie sich gezeigt haben, zwangen uns dazu, das Gebiet zu verlassen. Es ist bestimmt nicht einer drunter, der freiwillig ersatz gegangen ist, ohne bestimmt an dem zu hängen, was er verlassen hat. Der Zustand selbst aber war derartig unhaltbar, dass es einfach nicht mehr möglich war, zu verbleiben. Im Namen der Flüchtlinge möchte ich auf der anderen Seite aber auch versichern, dass die Flüchtlinge sich alle darüber im Klaren sind, die Schwierigkeiten, die auch das Aufnahmegebiet hier mit sich bringt, zu überwinden, auf der einen Seite, und auch freiwillig und intensiv an der Unterordnung dessen, was ihnen zusteht,